الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles aufgebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heilung, Barmherzigkeit auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Meine Geschwister, ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der Anbetung würdig ist außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, wir möchten uns heute über dasjenige Thema unterhalten, weswegen Allah azza wa jal den Koran herabgesandt hat. Weswegen Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten entsandt hat, der Tag, vor dem Allah subhanahu wa ta'ala stets gewarnt hat. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala redet darüber in Surat An-Naba, als er sagte, wonach befragen sie dich? Wonach befragen sie dich? Amma yatasa'alun 'anil Naba' al-'Azim. Sie befragen dich nach der gewaltigen Kunde. Die gewaltige Kunde nach manchen Tafsir-Gelehrten, die gesagt haben, dass jemand wirklich, nachdem er gestorben ist und sein Körper verwest ist und seine Knochen zerfallen sind, danach wird er wirklich wieder zusammengesetzt und steht plötzlich da wie ein lebendiger Mensch und ist lebendig und sieht, so wie er vorher zu sehen pflegte. Das ist die gewaltige Kunde, meine lieben Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, der uns erschaffen hat, der Himmel und Erde erschaffen hat und Gott weiß vor wie langer Zeit, und man redet heutzutage von Milliarden von Jahren, seitdem die Erde entstanden ist. Seit wann gibt es uns Menschen in dieser Zeitspanne? Und wie lange wird dieses Leben auf der Erde noch so weitergehen, wie es ist? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا. Sie sind der Meinung, dass es noch lange dauert, bis der Tag eintreffen wird. وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Wir allerdings sind der Meinung, dass der Tag kurz bevorsteht. Das ist die Frage der Sichtweise. Und dann kommt noch hinzu, dass dies auf den Tag der Auferstehung zutrifft, wobei in Wirklichkeit deine Zeit ja abgelaufen ist, sobald der Todesengel zu dir kommt. Und dann spielt es ja keine Rolle, ob du ein Jahr oder 1000 Jahre in deinem Grab verbringen wirst. Denn sobald du gestorben bist, sind deine guten Taten zu Ende. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, sie sind der Meinung, dass es noch lange dauern wird. Als der Koran herabgesandt worden ist, welchen Menschen hat der Koran al-Karim in dieser Aya in erster Linie angesprochen? Waren es nicht die Götzendiener aus Mekka, die den Tag der Auferstehung sogar geleugnet haben? Seit wie vielen Jahren sind sie schon gestorben? Seit über 1400 Jahren sind alle von ihnen tot. Und sie wissen seit 1400 Jahren, dass die Zeit, die sie auf der Erde verbracht haben und ihrem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam ungehorsam gegenüber waren, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, das hat sich seit 1400 Jahren nicht gelohnt. Möge Allah uns davor bewahren. Und umgekehrt, die Gläubigen unter ihnen, die unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefolgt sind und die ihm sich für ihn mit Leib und Seele eingesetzt haben und mit ihrem Vermögen eingesetzt haben, diese Menschen, seit 1400 Jahren wissen sie, dass es sich gelohnt hat, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre sich für diese Religion einzusetzen, bis der Todesengel zu ihnen gekommen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte uns in einem Hadith von Abdullah ibn Umar klar und deutlich, dass sogar die Zeitspanne dieser Ummah eine sehr, sehr kleine Zeitspanne ist im Vergleich zu der Zeitspanne der Völker, die vor uns gelebt haben, wie zum Beispiel diejenigen zur Zeit von Jesus oder diejenigen zur Zeit von Moses. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, eure Zeit in Bezug auf die bereits vergangenen Völker ist wie die Zeit zwischen dem Asr und dem Maghrib-Gebet. Das heißt also, die Menschen, die offensichtlich vorher gelebt haben, die Zeit zwischen Sonnenaufgang bis zum Mittagsgebet oder bis zum Asr-Gebet, die Zeit ist schon vorbei, die Zeit ihrer Völker ist vorbei mit der Entsendung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber die Zeit, die für uns übrig bleibt, ist noch viel geringer. Und die Zeit, die für dich als Mensch übrig bleibt, ist noch geringer als dies. Worauf wartet man? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala an, er sagte, wie soll ich genießen? Das heißt, wie soll ich dieses Leben genießen mit all seinen Vorzügen? Wie kann ich mich einlassen auf all diese Verführungen, diesen Leben, die es gibt? Wo doch derjenige, der ins Horn blasen wird, und das ist Israfil a.s., wo doch derjenige, der ins Horn blasen wird, schon am Horn angesetzt hat, seine Stirn gedreht hat und aufmerksam lauscht. Er wartet, den Befehl zu stoßen. Er wartet also nur noch darauf, dass sein Herr ihm sagt, du sollst jetzt ins Horn blasen. Er wartet nur darauf. Da sagten die Muslime, was sollen wir sagen, o Gesandter Allahs? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, sagt, hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allahi rabbina tawakkalna. Das heißt, sinngemäß übersetzt ungefähr, unsere Genüge ist Allah. Und wie trefflich ist der Sachverwalter? Wir vertrauen auf Allah, unserem Herrn. Meine lieben Geschwister, diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir sagen, unsere Genüge ist Allah, das heißt, als würden wir sagen, wir brauchen niemand anderen als Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah azza wa jal mit dem Gläubigen ist, dann kann die gesamte Welt gegen dich sein. Und du wirst ein Gefühl der Zufriedenheit in dir tragen, dass andere Menschen dir mit den Schätzen der Erde abkaufen würden, wenn sie es nur bekommen könnten. Unsere Genüge ist Allah. Wir brauchen keine andere Gottheit neben Allah. Wir brauchen keinen anderen Herrn neben Allah. Wir brauchen keine Geschöpfe, die selbst Versorgung brauchen. Wir brauchen keine Geschöpfe, die selbst den Weg zu ihrem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala suchen. Wir vertrauen auf Allah, und diese Aussage, wir vertrauen auf Allah, ist nicht ein bloßes Wort. Ist nicht ein bloßes Wort. Und dass die Sahaba radiallahu anhum das auch nicht als ein bloßes Wort verstanden haben, ich denke, das versteht sich von selbst, wenn wir uns ihre Biografien anschauen. Und liebe Geschwister, auf Allah subhanahu wa ta'ala zu vertrauen, bedeutet doch letztendlich in erster Linie, dass man an das glaubt, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. An das glaubt, wozu uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgefordert hat, und dann dementsprechend auch handelt. Dass das, was man sagt, das Gleiche ist, was man auch im Herzen glaubt, und das, was man im Herzen glaubt, auch wirklich in die Tat umgesetzt wird. Und dazu gehören natürlich in erster Linie die 5 Gebete. Meine lieben Geschwister, diejenigen Menschen, die 5 Gebete täglich verrichten, das sind diejenigen Menschen, die wirklich auf Allah vertrauen. Diejenigen Menschen, die ihre 5 Gebete verrichten, sie vertrauen deswegen auf Allah Azza wa Jal, weil sie ja der Überzeugung sind, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er damals vor 1400 Jahren gesagt hat, es sind 5 Gebete pro Tag und Nacht, wer auf sie achtet, wer sie einhält, wer sie bewahrt, der hat ein Versprechen bei Allah, dass er ihn ins Paradies eingehen lassen wird. Und wer nicht auf diese 5 Gebete achtet, der hat kein Versprechen bei Allah, dass er ihn ins Paradies eingehen lassen wird. Wenn er will, bestraft er ihn, und wenn er will, verzeiht er ihm. Diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer daran glaubt und danach handelt, der vertraut doch wirklich auf Allah, der seinem Propheten diese Aussage eingegeben hat, diesen Bericht, diesen Hadith uns überliefert hat und bis zu heutigen Tag bei uns immer noch bewahrt ist. Das sind die wahren Leute, die auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen und so auf Arabisch sagt man Tawakkul haben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einer anderen Überlieferung des ähnlichen Hadithes, der Mund desjenigen, der ins Horn stoßen wird, ist schon angelegt, seitdem er damit beauftragt wurde. Er ist bereit und schaut in Richtung Thron aus Furcht davor, dass ihm der Befehl kommt, noch bevor sein Blick zu ihm zurückkehrt. Seine Augen sehen aus wie 2 funkelnde Sterne. Das heißt, der Engel will nicht einmal dem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala um einen Augenblick im Rückstand sein. Wenn Allah azza wa jalla ihm den Befehl gibt, in das Horn zu blasen, dann möchte er es im gleichen Augenblick auch machen. Und das ist für uns natürlich ein Hinweis darauf, dass die Anordnungen Allahs azza wa jalla nicht hinausgezogert werden. Die Anordnungen Allahs azza wa jalla sind sofort auszuführen. Denn je länger du wartest, desto eher kommt der Shaitan, der dich davon abhält, sowohl von den Djinn als auch von den Menschen, und desto eher kommt deine eigene Faulheit und noch ganz gefährlich desto eher kommt deine eigene Lustlosigkeit, nachdem du am Anfang eben das Gefühl hattest, du möchtest was Gutes machen, wenn du zu lange wartest, Allah nimmt dieses Gefühl weg und macht quasi eine Trennung zwischen dir und diesem Gefühl in deinem Herzen und dann bist du dazu nicht mehr imstande. Und das ist es, was wir meinen, dass Allah dein Taufiq dir wegnimmt. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran al-Karim über Leute, die nicht an diesen Tag glauben und sich deswegen in großer Unachtsamkeit befinden. Wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Die Antwort wird nicht sein, am so und so vielten, weil es ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, wie du dich darauf vorbereitest. Sie haben nur einen einzigen Schrei zu erwarten. Der Schrei ist dieses laute Geräusch, dadurch, dass ins Horn geblasen wird, möge Allah mich davor beschützen. Der sie ergreift noch, warum beschützen? Weil die Gläubigen werden inshallah ta'ala vorher abberufen und müssen dieses schreckliche Ereignis nicht miterleben. Der sie ergreift, während sie noch miteinander streiten, da werden sie kein Vermächtnis mehr hinterlassen können und auch nicht zu ihren Angehörigen zurückkehren. Es gibt mal kein Zurück mehr. Was heißt, sie werden nicht noch miteinander streiten? Manche Tafsir-Gelehrte haben gesagt, das heißt, der eine diskutiert noch mit dem anderen über den Preis beim Verkauf, der nächste diskutiert mit dem anderen beim Verkauf, nein, ich habe dir das verkauft, ich habe dir das nicht verkauft. In dem Moment tritt die Stunde ein und sie werden nicht mehr imstande sein, dazu diesen Vertrag zu Ende zu führen. Meine lieben Geschwister, Abdullah ibn Amr ibn As berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, hiernach wird in die Posaune gestoßen, jeder, der sie hört, wird sich diesen zuwenden. Das heißt, jeder wird so machen, gucken, was ist da los. Der Erste, der dies hören wird, ist ein Mann, der das Trinkbecken seiner Kamele gerade am Verputzen ist. Dann wird er umfallen und auch die anderen Menschen werden umfallen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dies, in der Hadith bei Sahih Muslim überliefert worden, wer kann dir solche Details mitteilen, wenn das nicht von Allah subhanahu wa ta'ala eingegeben worden ist. Meine lieben Geschwister, Allah sagte sinngemäß, und es wird ins Horn geblasen und der bricht zusammen wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wen Allah subhanahu wa ta'ala will. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala, und sein ist das Reich am Tag, an dem ins Horn geblasen wird. Sein ist das Reich am Tag, an dem zum ersten Mal also ins Horn geblasen wird, denn in dem Moment beendet Allah subhanahu wa ta'ala den Besitz und das Eigentum eines jeden Geschöpfes. Wer König war und Besitz hatte, wer Hausherr war und Besitz hatte, wer, was weiß ich, an Besitz besaß, in dem Moment, wo Allah den Befehl gibt, ins Horn zu blasen, endet all dies. Und dann ist nur die Frage, woher hast du diesen Besitz bekommen? Was hast du damit gemacht? Und wie hast du es ausgegeben? Diese dritte Frage stellt sich dann gar nicht mehr. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, das Gesandte, sagte über dieses Ereignis, nach manchen Gelehrten ist es genau in diesem Moment, Allah wird die Erde greifen und die Himmel mit seiner Rechten falten. Hiernach wird er sagen, ich bin der König, wo sind die Könige der Erde? Und wenn ihr wollt, lest doch die Ayah im Quran Karim, Surat al-Zumar, in der Ayah 67, und wo Allah subhanahu wa ta'ala eben das gesagt hat, dass er die Erde mit seinem Griff greifen wird und dass er die Himmel mit seiner rechten Hand falten wird. Meine lieben Geschwister, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch, dass wir uns auf diesen Tag vorbereiten und dass wir ehrlich sind, so dass das, was wir sagen, übereinstimmt mit dem, was wir glauben, und das, was wir tun, übereinstimmt mit dem, was wir in unserem Herzen haben. Wir bereiten uns auf diesen Tag vor, 5-mal pro Tag und manche sogar noch mehr als dies, egal wie eng es um dich herum ist und egal welchen Zustand du gerade durchmachst, egal wie arm du bist, egal wie reich du bist, die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala dürfen niemals vernachlässigt werden. Ich bitte Allah und ich und euch um Erfolg dafür. Und eine Möglichkeit, liebe Geschwister, und das möchte ich bitte auch ans Herz euch legen, ist, dass wir inshallah ta'ala heute auch für die Moschee wieder Spenden sammeln werden. Macht das für euer Jenseits, macht das nicht für die Moschee, sondern macht das für Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder von uns soll etwas hergeben. Jeder von uns soll etwas geben, jeder nach deinen Möglichkeiten. Keiner soll sagen, Wallahi, ich bin arbeitslos, ich kann nichts geben. Wallahi, ich weiß nicht, was hab gerade dieses Problem. Achi, gib etwas her für dein Jenseits. Stell dir vor, dein Leben dauert nicht mehr lange. Würdest du nicht etwas hergeben wollen, wärst du dann, hättest du dann immer noch Angst zu verarmen? Mit Sicherheit nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Versorger von uns heute und auch morgen. Barakallahu fikum, möge Allah von euch annehmen.